Dann wird einer meiner Männer die Beweise bei dem guten Tarn abholen, sie meinem Freund am Schaltpult der Achterbahn zeigen und der wird dann unsere Fahrt hier beenden. Zuko kommt mit mir und ihr drei Jungs fliegt wieder nach Hause. Ende der Geschichte, alle sind zufrieden. Bis auf Zuko! Hey! Was ist denn jetzt los? Warum fahren wir weiter? Keine Ahnung. Verlierst du die Kontrolle, Mutter? Das passt dir vermutlich nicht, hä? Ja. Endlich! Die Horrorfahrt ist zu Ende. Xiangtang! Steig aus, mein Kind. Hier ist Endstation. Sag nicht mein Kind zu mir, verstanden? Du bist zu weit gegangen. Falls du überlegen solltest, mich anzugreifen, ich habe genug Männer in unmittelbarer Nähe. Und das wäre das Ende des Fun-Clans. Du unterschätzt meine Macht. Ich war dabei, das Problem zu lösen. Es ist mein Sohn, der das ganze Übel heraufbeschworen hat. Es ist meine Aufgabe, es zu beseitigen. Und das werde ich. Das stimmt nicht. Dein Verhalten ist einer künftigen Clanführerin der Triaden nicht würdig. Du bist die Wurzel allen Übels. Dein Sohn ist nur eine Auswirkung davon. Können wir jetzt erstmal hier raus? Ich habe keine Lust, noch eine Fahrt zu machen. Aus denn. Matzer! Dortika! Au! Aus! Zuko hat das Richtige getan. Er und seine drei Freunde aus Amerika.